Sowjetunion war ein ganz anderer gewesen. Anmerkungen von Moskau-Korrespondent Klaus Belde. Mit Bewegung sehe ich dem neuen Treffen entgegen. So wird Erich Honecker heute in einer Überschrift auf Seite 1 der Pravda zitiert. Doch es erweist sich schnell, dass nicht die Begegnung mit Michail Gorbatschow gemeint ist, mit dem der Gast am Morgen zusammenkam. Es ging vielmehr um Honeckers Wiedersehen mit Magnitogorsk, einer Industriestadt im Süden des Ural, deren äußere Reize sich auch heute noch in Grenzen halten müssen. Dort, so erfuhren die Pravda-Leser, war der junge Honecker im Juni 1931 nach endloser Eisenbahnfahrt eingetroffen, um beim Aufbau des Eisenhüttenkombinats zu helfen, gemeinsam mit anderen ausländischen Kommunisten. Magnitogorsk, ein Symbol der forcierten Industrialisierung unter Stalin, ist eine junge Stadt. Sie feiert dieser Tage ihr 60-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums forschte ein Arbeiterkorrespondent der örtlichen Zeitung Magnitogorski Raborczyk nach prominenten Mitbegründern und stieß auf den Namen des führenden Funktionärs der DDR. Der Metallarbeiter Valeri Chistiakov mit Namen hat Honecker zu diesem Besuch eingeladen, gemeinsam mit dem Zentralkomitee der sowjetischen KP. Doch darüber und über Honeckers Empfang am Moskauer Flughafen berichtete nur eine kleine Meldung am unteren Rand der Seite. Alles in allem ein deutlicher Hinweis darauf, dass dem Moskauer Teil dieses Arbeitsbesuches nicht die größte Bedeutung beigemessen wird. Dafür spricht auch die Knappheit und Kürze, mit der TASS am späten Nachmittag über ein Frühstück berichtete, das Honecker mit Gorbatschow und anderen sowjetischen Funktionären zusammengeführt habe, darunter Ministerpräsident Ryschkow, Außenminister Schewardnadze und die Politbüromitglieder Medvedev, Sljunkov und Jakowlew. Das Essen, so hieß es, habe in einer warmen und freundschaftlichen Atmosphäre stattgefunden. Honecker und Gorbatschow hätten Reden ausgetauscht, die mit Applaus aufgenommen wurden, mehr nicht. Als die Nachricht bekannt wurde, befand sich Honecker schon seit längerem in der Luft, auf dem Weg in den Ural. Die Zeitung Magnitogorski Raborczyk wird seinem Besuch wohl mehr Platz einräumen als die zentralen sowjetischen Medien. Gedenken heute an eine verlorene Schlacht. Vor genau 600 Jahren öffnete die Niederlage der Serben auf dem Amselfeld den Balkan osmanischer Herrschaft. Auf dem damaligen Schlachtfeld in der mehrheitlich von Albanern bewohnten Provinz Kosovo hatten sich in der Nähe von Pristina Serben aus ganz Jugoslawien versammelt. Muslimischen Albanern mag diese Demonstration als eine nationalistische Provokation erschienen sein. Und die Serben mögen sie wohl auch selbst als Warnung an extremistische Albaner verstanden wissen. Dazu unser Korrespondent Klaus Kunze. Offiziell wird die Zahl der Serben, die heute Mittag an der 600-Jahr-Feier der Kosovo-Schlacht teilnahmen, mit rund 1,5 Millionen angegeben. Das dürften mehr sein, als das serbische Heer im Juni 1389 gegen die osmanischen Truppen ins Feld führten. Und so hatte denn die heutige Festveranstaltung durchaus schon etwas von einer Wiedereroberung an sich. Serbischer Patriotismus wurde größer denn je geschrieben. Seit den frühen Morgenstunden versuchten in denkbar mangelhafter Organisation Polizisten und Sicherheitskräfte, Autobusse und Fußgängerkolonnen geordnet an den Schauplatz des Geschehens zu lenken. Völlig verstopfte Straßen, Staub und eine Hitze, die über 30 Grad reichte, konnten dem patriotischen Überschwang keinen Abbruch tun. Slivovic-Flaschen waren schon in der Frühe zu sehen. Marketenderzelte am Gazimesta, an dem Austragungsort der Schlacht, verfügten über genügend Vorrat an Cevapcici. Bis dahin lange Züge patriotischer Pilger, die einen trugen Bilder des serbischen Republikspräsidenten Slobodan Milosevic, andere Bilder serbischer Heiliger. Patriotische Lieder mischten sich an diesem Tag mit den alten Liedern der orthodoxen Kirche. Serbien, das sozialistische Serbien, kennt keine ängstliche Trennung mehr. Der nationale Gedanke eint alles. Am Morgen zelebrierte der 91-jährige Patriarch German im Kloster Gračanica ein feierliches Amt. Der orthodoxen Kirche folgte am Nachmittag der serbische Staat. Präsident Slobodan Milosevic nahm das Wort. Serbiens Uneinigkeit sei Schuld an der Niederlage vor 600 Jahren gegen die osmanischen Türken gewesen. Jetzt aber sei Serbien, wechselte er schnell in die Gegenwart, wieder ein einheitlicher Staat. Wörtlich dann, 6 Jahrhunderte nach der Schlacht auf dem Amselfeld, stehen wir wieder mitten und vor neuen Schlachten. Sie werden nicht mit Waffen geführt, obwohl auch solche bislang nicht ausgeschlossen sind. Die etwas rätselhafte Äußerung war an diesem Ort als versteckte Drohung gegen die Kosovo-Albaner zu verstehen. Für sie ist dieser 600. Jahrestag und die demonstrative Anwesenheit von mehr als einer Million Serben schon eine Herausforderung. Erschienen und geladen waren nur albanische Funktionäre. Die Bevölkerung, die 90% der heutigen Kosovo-Bewohner ausmacht, sah sich ausgeschlossen. Ausnahmezustand seit November, die von Belgrad diktierte neue Verfassung, die den Albanern Rechte nimmt, das willkürliche Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen Studenten, Professoren und Demonstrationsteilnehmer im Frühjahr haben für eine spürbare Nervosität am heutigen Tag gesorgt, die von den Serben offenbar durch besonders lautstarkes Auftreten überdeckt werden sollte. Der Gedenktag an die verlorene Schlacht auf dem Amselfeld war über die Jahrhunderte ein Tag lebendiger Trauer. Milosevic großserbisch-nationalistische Parolen der vergangenen Jahre haben den Tag in einem sieghaften Auftrumpfen gegenüber den Albanern gipfeln lassen. Es hatte gestern Flugblätter mit Bombendrohungen in Pristina gegeben. Bis zur Stunde blieb der Tag davon verschont. Zwar gehen die Verhandlungen mit Polen zur Vorbereitung eines Besuchs des Bundeskanzlers in Warschau weiter. Doch hat das jüngste ergebnislose Treffen von Bonn in Polen keine hoffnungsfreudige Kommentierung gefunden. Es scheint, als sei die häufig in Bonn genannte Unsicherheit über die künftige Führung in Warschau auch nicht der einzige Grund für ausstehenden Konsens. Besteht doch unterdessen zumindest in Warschau kein Zweifel mehr an der Wahl Jaruzelskis zum Staatspräsidenten, also an Kontinuität. Doch hören Sie unseren Korrespondenten Gerd Baumgarten. Es war das Ziel der polnischen Führung, die nach den Parlamentswahlen vom 4. und 18. Juni fällige Neuordnung der personellen Verhältnisse an der Spitze noch vor dem Eintreffen des amerikanischen Präsidenten Bush abzuschließen. In erster Linie geht es um die Wahl des bisherigen Parteichefs und Staatsratsvorsitzenden, General Jaruzelski, zum Staatspräsidenten. Erst wenn sie über die Bühne gegangen ist, kann Jaruzelski den hohen Gast aus Amerika am 9. Juli von Präsident zu Präsident begrüßen. Tagelang gab es in Warschau Befürchtungen und Zweifel, ob sich in der aus Sejm und Senat bestehenden neuen Nationalversammlung überhaupt eine Mehrheit für einen Präsidenten Jaruzelski finden lassen wird. Denn die Ausrufung des Kriegsrechts durch Jaruzelski vor 7,5 Jahren ist in Polen ebenso wenig vergessen und verziehen wie alle die anderen hässlichen Vorgänge, die auf diesen tragischen Sonntag im Dezember folgten. Für sehr viele Polen bedeutet es daher eine beinahe unerträgliche Zumutung, wenn das symbolträchtige höchste Amt in dem neuen demokratischen Polen, von dem sie so lange geträumt haben, gleich zu Beginn nun ausgerechnet von dem Manne begleitet werden soll, dem die Hauptverantwortung für den 13. Dezember 1981 zukommt. Aber der Realismus der an Erfahrungen gereiften Polen von heute hat sich auch diesmal als stärker erwiesen. Sorgfältige Sondierungen unter den gewählten neuen Volksvertretern haben ergeben, dass die Wahl Jaruzelskis am 6. Juli nicht gefährdet ist. Mit der Umgestaltung habe die KPDSU einen überaus schwierigen, komplizierten, aber notwendigen Prozess in Angriff genommen, der für die Stärkung des Sozialismus und die Sicherung des Friedens in der Welt von entscheidender Bedeutung sei. Wenig Bedeutung scheinen die sowjetischen Gastgeber der Visite Honeckers beizumessen. Klaus Belde in Moskau kann das belegen. Dafür spricht auch die Knappheit und Kürze, mit der TASS am späten Nachmittag über ein Frühstück berichtete, das Honecker mit Gorbatschow und anderen sowjetischen Funktionären zusammengeführt habe, darunter Ministerpräsident Ryschkow, Außenminister Schewardnadze und die Politbüromitglieder Medvedev, Sljunkov und Jakowlew. Das Essen, so hieß es, habe in einer warmen und freundschaftlichen Atmosphäre stattgefunden. Honecker und Gorbatschow hätten Reden ausgetauscht, die mit Applaus aufgenommen wurden, mehr nicht. Worüber Gorbatschow und Honecker sprachen, entnehmen wir wieder der aktuellen Kamera. Beide Politiker sprachen sich für zielgerichtete Anstrengungen aller Staaten zur Überwindung des überlebten Konfrontationskurses und für die Durchsetzung des neuen politischen Denkens in den zwischenstaatlichen Beziehungen aus. Das partnerschaftliches Zusammenwirken bei der Friedenssicherung an die Stelle alter Feindbilder setzt. Michail Gorbatschow informierte Erich Honecker über seine persönlichen Eindrücke von seinem jüngsten Besuch in der BRD, über seine Verhandlungen mit den führenden Persönlichkeiten der BRD und brachte seine Überzeugung zum Ausdruck, dass eine immer größere Zahl von Bürgern der Bundesrepublik zu aufrichtigen Anhängern des Friedens, der Freundschaft und der Beziehungen guter Nachbarschaft mit der Sowjetunion, der DDR und den anderen sozialistischen Staaten auf der Grundlage der Anerkennung der Realitäten und des Verständnisses für die Notwendigkeit gemeinsamer Lösungen der allgemein menschlichen Aufgaben wird. Erich Honecker wertete den kürzlichen Besuch Michail Gorbatschows in der BRD als einen bedeutenden Beitrag für die weitere Verbesserung der Lage in Europa. Die in der von Michail Gorbatschow und Helmut Kohl unterzeichneten gemeinsamen Erklärung formulierten Ziele und Prinzipien der Friedenssicherung, Abrüstung und Entspannung würden von der DDR voll unterstützt. Man kann wohl davon ausgehen, dass die jüngste westdeutsch-sowjetische Erklärung in Bonn, Ost-Berlin und Moskau weiter unterschiedlich interpretiert wird. Unser nächster Bericht führt in jenes Land, in dem die von Honecker wohl doch so gefürchtete Umgestaltung am weitesten fortgeschritten ist. Heute wird aus Ungarn der nächste Schritt gemeldet. Alle Beschränkungen für Aus- und Einwanderung sollen abgeschafft werden. Aus Budapest, Gábor Kiszely. Die Auswanderung bzw. die Freizügigkeit können nur im Einklang mit den Normen der Einheitscharta der politischen und Bürgerrechte eingeschränkt werden. Von diesem Prinzip ausgehend wird die in Ungarn in letzter Zeit ohnehin liberal gehandhabte Auswanderung neu geregelt. Dazu gehört auch das Problem jener Menschen, die in einem westlichen Land entweder als politische oder aber als Wirtschaftsflüchtlinge um Asyl ersuchen. Ihre Zahl ist in den vergangenen Jahren allerdings stark zurückgegangen. 1988 blieben lediglich 3560 Personen im Westen, wobei die Zahl der Grenzübertritte 11 Millionen betrug. Nun sind die Ungarn seit anderthalb Jahren im Besitz eines Passes, der sie jederzeit zum Verlassen des Landes berechtigt. Seit Januar kann man dies sogar ohne Devisennachweis tun. Bis jetzt durften aber die Flüchtlinge erst nach 5 Jahren ihr Land wieder besuchen. Diese Frist galt auch bei der Familienzusammenführung. All dies wird sich künftig ändern. Demnächst wird sich jeder Bürger uneingeschränkt im Ausland aufhalten können. Mit anderen Worten kann man sich das Land, wo man leben möchte, frei aussuchen. Allerdings, was die einheimischen Behörden angeht. Ausnahmen wird es freilich nach wie vor geben. Doch auch sie sollen einen provisorischen Charakter haben. Es geht da um Jugendliche, die gerade ihren Wehrdienst ableisten, um Personen, gegen die ein Strafverfahren im Gange ist, oder um Träger von Staatsgeheimnissen. Diesbezüglich muss unterstrichen werden, dass die Behörden in Zukunft verpflichtet sind, die Ablehnung eines Passantrages schriftlich zu begründen bzw. ihre Gründe vorm Gericht zu erläutern. Was die Rückkehr der Emigranten angeht, so werden künftig nicht nur die Pensionäre willkommen sein, die ihre Rente in harte Währung gehalten. Der Staat wird eine entsprechende Organisation für die Unterstützung der mittellosen Heimkehrer ins Leben rufen. Wenn Ungarn im Sinne der internationalen Abkommen Flüchtlinge aufnimmt, so kann sich das Land auch vor seinen Heimkehrern nicht verschließen. Denn sowohl dies als auch die Auswanderung sind untrennbar von der Rechtsstaatlichkeit, betonte neulich ein Beamter des Innenministeriums, das übrigens seit einigen Monaten nicht mehr unter der Lenkung der Kommunistischen Partei steht. Vor 600 Jahren standen sich Serben und Türken auf dem Amselfeld gegenüber. Die blutige Schlacht endete mit einem Sieg der Muslime. Dennoch feiern die Serben seither den 28. Juni als einen Tag, an dem sie das christliche Europa retteten. Hintergrund Politik. Heute Ungarn im Umbruch. Redakteur am Mikrofon Gerhard Bricker. Was aus und in Budapest zu hören ist, ist ebenso wie die Dynamik des Reformprozesses in Ungarn atemberaubend. Eine Politik, die Anspruch auf alle Lebensbereiche erhebt, wird früher oder später zur Tyrannei. So etwas erklärte Politbüromitglied, Staatsminister und inzwischen designierter Präsidentschaftskandidat der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei Imre Posgoj gegenüber konservativen Europaabgeordneten Mitte des Monats. Die Entwicklung im Bruderland Ungarn, so erfahren wir diese Woche, erfüllt das Zentralkomitee der SED in Ostberlin mit großer Sorge. Wenn auch nicht ganz klar ist, was denn diese großen Sorgen bereitet. Ob es vielleicht die Tatsache ist, dass der ungarische Außenminister mit seinem österreichischen Amtskollegen selbst Hand anlegt, um den Grenzzaun, einen Teil des eisernen Vorhangs, zwischen beiden Ländern zu beseitigen, oder ob es die geplante Einführung eines Rechts auf Wehrdienstverweigerung ist, oder vielleicht die Tatsache, dass Ungarn jedwede Beschränkung für die Aus- und Einwanderung abschaffen will und jedem seiner Bürger ausdrücklich das Recht auf Auswanderung zugestehen will. Und zwar schon ab 1. Januar 1990. Kann schon gut sein, dass solche Entwicklungen Anlass genug hergeben, den Beharrungspolitikern im ZK der SED Sorgen zu bereiten. Die DDR-Bürger hingegen haben wiederum andere Sorgen. Nach einer Meldung von dpa von heute befürchten sie, dass es in den kommenden Monaten zu zusätzlichen Einschränkungen bei den Ungarnreisen kommen könnte. Doch auch die Reformen in Ungarn sind nicht sorgenfrei. Sie drückt zum einen die anhaltende krisenhafte Wirtschaftsentwicklung des Landes und zum anderen hat das blutige chinesische Beispiel alte Befürchtungen geweckt. Die Reformpolitiker in Budapest haben jedoch im Gegensatz zu anderen erkannt, dass wirtschaftliche Reform und gleichzeitige Demokratisierung untrennbar zusammengehören. Ungarn im Umbruch, Lacke von Saalfeld berichtet. Ungarn, Freitag, 16. Juni 1989, 12.30 Uhr. Im ganzen Land werden die Kirchenglocken geläutet. Heulen die Fabriksirenen, steht der Verkehr still. Ungarn gedenkt der Opfer der Revolution von 1956. Auf dem Budapester Heldenplatz haben sich 250.000 Menschen versammelt, um an der Trauerzeremonie für die Hingerichteten Imre Nagy, Miklós Gyimes, Géza Losonczy, Pál Molitor, József Szilágy und die unbekannten Opfer teilzunehmen. In keinem anderen Land des sowjetischen Machtbereichs hat es bisher eine vergleichbare, ehrenvolle Rehabilitierung von Opfern der Gewaltherrschaft gegeben, an der die ganze Nation Anteil nimmt. Träger der Trauerkundgebung ist die Kommission für historische Gerechtigkeit, in der ehemalige Häftlinge und Verwandte der Hingerichteten zusammengeschlossen sind. Die Liste der Redner ist eindrucksvoll. Miklós Vazsay, letzter Überlebender der Revolutionsregierung um Imre Nagy und nach 6 Jahren Gefängnis begnadigt, Sándor Rács, damals Vorsitzender der Arbeiterräte, Imre Metz, der bei den Prozessen zum Tode verurteilt wurde, aber mit dem Leben davon kam, Tibor Shimany im Namen der Häftlinge des stalinistischen Zwangsarbeitslager in Reschk, Béla Király, damals General der Nationalgarde, im Namen der 200.000 Flüchtlinge, die ihre Heimat verließen, und zum Schluss die Rede von Viktor Orbán, der im Namen der ungarischen Jugend sprach. Wie keine andere Rede fand sein Beitrag Zustimmung auf dem Platz. Falls wir unseren Seelen und Kräften trauen, können wir der kommunistischen Diktatur ein Ende setzen. Falls wir entschlossen genug sind, können wir die regierende Partei zwingen, sich für freie Wahlen zu entscheiden. Und falls wir die Ideen von 1956 nicht aus dem Blick verlieren, werden wir fähig sein, eine Regierung zu wählen, die unmittelbare Verhandlungen zum Abzug der russischen Truppen führt. Falls, aber nur falls wir genug Mut besitzen, können wir den Willen der Revolution erfüllen. Niemand kann vertrauen, dass der Parteistaat sich aus eigenem Willen ändern wird. Erinnert euch, am 6. Oktober 1956, am Tag der Beerdigung von László Rojk, erklärte die Parteizeitung in Großbuchstaben: nie wieder. Nur 3 Wochen vergingen und die kommunistische Partei befahl ihren Sicherheitskräften, auf friedliche, unbewaffnete Menschen zu schießen und sie zu töten. Das Ungarn von heute atmet auf. Die Revolutionäre der 56er Revolution sind würdevoll begraben. Noch vor einem Jahr, am 16. Juni, konnte die Kommission für historische Gerechtigkeit ihren ersten Aufruf nur illegal im Samizdat verbreiten. Am 23. Oktober letzten Jahres, dem Jahrestag der 56er Revolution, wurden junge Leute noch von der Staatssicherheit festgenommen, weil sie auf der Straße an Imre Nagy erinnerten. Nur ein Dreivierteljahr später legen höchste Regierungsvertreter Kränze nieder und halten Trauerwache an den Särgen von Imre Nagy und den anderen hingerichteten Genossen. Ein schwindelerregendes Tempo. In kurzer Zeit sind aus den Konterrevolutionären Märtyrer der Nation geworden. In das Hochgefühl der Freude und Erleichterung mischen sich aber auch skeptische Töne aus dem Lager der demokratischen Opposition, so der politische Essayist und Schriftsteller George Dalosch. Niemand, kein normaler Mensch zweifelte daran, dass die Toten beerdigt werden müssen, dass man nicht mit Unbeerdigten leben kann. Eine andere Frage ist, dass diese Beerdigung wieder eine Kluft von Schweigen mitbringt. Nämlich die historische Bewertung von Imre Nagy ist mit 30 Jahren Verspätung gekommen. Und das Vergessen von Imre Nagy ist nicht mehr in diesem Bild. Weil es gehört natürlich zu der bitteren Wahrheit auch, dass in den 60er, 70er Jahren, wo es diesem Regime gut ging und teilweise auch der Gesellschaft besser ging, über diese ganze Geschichte auch eine Art selbsttherapeutisches Vergessen kam. Und jetzt tun einfach sehr viele Leute so, als hätten sie schon immer alles gewusst, was teilweise auch stimmt, aber sie haben darüber nicht gesprochen. Der jähe politische Wandel im Laufe des letzten halben Jahres ist vielen Ungarn nicht ganz geheuer. Zu tief sitzen die historischen Erfahrungen und Enttäuschungen. Diese Befürchtungen teilt auch der Schriftsteller István Erci. Skepsis ist sehr allgemein verbreitet. Das hat mehrere Gründe. Erstens ist die Erinnerung an 56 und an die Niederlage von 56 unglaublich stark. Und die ganze Bevölkerung wurde davon so sehr zerschmettert. Kann man, ich weiß nicht, wenn ich auf Deutsch besser könnte, könnte ich noch stärkere Verbs dazu sagen. Ja, zerschmettert, ja. So zum Beispiel, was man so oft gesagt hat, es gibt eine kleine Gruppe von Oppositionellen, eine kleine Gruppe von Machthabern. Was macht die Mehrheit? Die Mehrheit schweigt. Weshalb schweigt die Mehrheit? Weil die einmal diese Rache erlebt haben und da gar nicht daran glauben, dass die Kommunisten freiwillig aus der Macht herausscheiden. Das können sie nicht glauben. Es war nie in der Weltgeschichte passierte das noch nicht. Warum sollen sie daran glauben, dass in Ungarn das geschehen wird? Sie glauben, jetzt machen sie dies und das zugeständig, wir kriegen dafür westliche Gelder. Aber in einem entscheidenden Moment, wo sie wirklich die Macht absagen müssen, dann werden sie zuschlagen. Das glauben, ich glaube, sehr, sehr viele Menschen. Oder wenn sie es nicht glauben und nicht denken, halten sie es doch für möglich oder steckt tief in dem Instinkt. Ein Teil der Skepsis stammt davon. Andererseits haben sie 30 Jahren die menschlichen Reserven von Politikern und von allen Menschen, die vor der Öffentlichkeit leben oder sie auftreten vor der Öffentlichkeit, sehr, sehr vermindert oder kaputt gemacht. Gibt es kaum glaubwürdige Persönlichkeiten mit organischer Entwicklung. Da waren 30 Jahre, wo jedermann, der öffentlich in Ungarn, nicht in Samizdat, also öffentlich über solche Sachen sprechen wollte, musste sagen, Gegenrevolution, Imre Nagy Verräter, Kaderheit, Retter der Nation und so weiter. Und jetzt kommt diese Wende ohne organische Vorbereitung, als ein Ergebnis von Verhandlungen, als Ergebnis unserer ökonomischen Krise. Es hat sich herausgestellt, dass diese Krise kann nicht von einer Partei bewältigt werden. Die Partei muss die Verantwortlichkeit irgendwie teilen oder versuchen zu teilen. Dazu braucht man eine Art von Pluralismus. Aber man kann nicht Pluralismus machen, wenn man weiterhin sagt, dass 56 eine Gegenrevolution war, das ist ja ganz einfach menschlich unmöglich, da müssen sie Zugeständnisse machen. Aber die Leute, die das machen, ich will nicht jetzt über einzige Politiker sprechen, aber damit sage ich, fast jeder Mann, der vor der Öffentlichkeit auftretet, macht es unorganisch oder wenig menschlich, politisch glaubenswürdig. Man kann sehen, dass dieser oder jener Politiker eingesehen hat, dass es weiterhin nicht geht, dass man radikal neue Methoden und auch mal neue Ideologien und neue Bündnisse schließen muss und so weiter. Da sieht man ein, dass es aufrichtig ist. Aber wie sie dazu gekommen sind, das ist so im Dunkeln. Und ich glaube, jeder politische Bewegung braucht wahre Persönlichkeiten. Überschattet wird die augenblickliche Lage in Ungarn durch die Massaker der chinesischen Führung an der dortigen Freiheitsbewegung. Was keiner mehr für möglich gehalten hatte, dass das Militär und die Gerichte rücksichtslos gegen Befürworter der Demokratie vorgehen, erschreckt die Ungarn und wird von manchen als ein warnendes Zeichen gesehen, den offiziellen Versprechungen nicht allzu großes Vertrauen zu schenken. Treibender Faktor für den raschen Demokratisierungsprozess in Ungarn ist die Sorge über eine wachsende krisenhafte Situation im wirtschaftlichen Bereich. Im Unterschied zu anderen ost-mitteleuropäischen Ländern und auch zu China wird heute in Ungarn der notwendige Zusammenhang zwischen ökonomischen und politischen Reformen erkannt. Obwohl seit fast 20 Jahren in Ungarn viel von der Reform gesprochen wurde, hat sich jedoch, das gestehen selbst reformorientierte Parteimitglieder ein, wenig auf diesem Sektor getan. Heute geben selbst führende Parteimitglieder zu, dass ein Drittel der Gesellschaft am Rande oder unterhalb des Existenzminimums lebt. War früher das Thema Armut tabu, aus ideologischen und politischen Gründen durfte es nicht existieren, so kann heute darüber offen gesprochen werden. Es wird nicht länger verschwiegen, dass kein Rentner mehr von seiner Rente leben kann. So wie er vor 8 Jahren die Verhängung des Kriegsrechts begründete, so äußerte sich General Jaruzelski am Abend, ebenfalls als er den Verzicht auf die Kandidatur für das Präsidentenamt bekannt gab. Das Interesse des Landes habe stets oben anzustehen. Auch wenn Jaruzelski Parteichef bleibt, er tritt ins zweite Glied zurück. Dies politisch umso mehr, als die kommunistische Partei bei den Parlamentswahlen jeden Anspruch verlor, im Lande noch eine führende Rolle zu spielen. Doch auch der neue Kandidat für die Präsidentschaft ist eigentlich durch das Kriegsrecht belastet. Kann er eher als Hoffnungsträger gelten? Hören Sie Gerd Baumgarten zu den überraschenden Entwicklungen in Warschau. Am letzten Tage des ersten Halbjahres 1989 hat es in Warschau nicht an dramatischen Augenblicken gefehlt. Dabei ist die im Gange befindliche Verwandlung Polens ein weiteres Stück vorangetrieben worden. General Jaruzelski, der Architekt des Kriegsrechts von 1981, hat heute seinen Willen erklärt, den ersten Platz in der Politik des Landes an einen anderen abzutreten. An seinen Freund und Offizierskameraden General Czesław Kiszczak, den bisherigen Innenminister. Kiszczak und nicht er, Jaruzelski, solle von der kommunistischen Fraktion des neu gewählten polnischen Parlaments den anderen Abgeordneten und den Senatoren in der kommenden Woche am 6. Juli für das künftig höchste Amt im Staate, das Amt des Staatspräsidenten, vorgeschlagen werden. Die entsprechende Verzichterklärung verlas General Jaruzelski heute den Mitgliedern des Zentralkomitees seiner Partei sowie deren gewählten Vertretern im Parlament. Es war eine grundehrliche Äußerung, deshalb fehlte in ihr auch nicht das Eingeständnis, dass sein, Jaruzelskis Name, von den Bürgern des Landes eher mit der Zeit des Kriegsrechts in Verbindung gesehen werde, als mit der Reformpolitik der allerjüngsten Jahre. Dennoch haben Zentralkomiteemitglieder und Abgeordnete seiner Partei ihn in einer eindringlichen Resolution darum gebeten, seine Entscheidung noch einmal zu überdenken. Sie möchten, dass er sich trotz allem als Kandidat zur Verfügung stellt. Falls Jaruzelski auf diese Aufforderung nicht doch noch eingeht, kann er dann an der Spitze der Partei bleiben. Das war für die führenden Kommunisten Polens der andere entscheidende Gesichtspunkt. Es gäbe nämlich für Jaruzelski keinen geeigneten Nachfolger an der Parteispitze, nachdem die Kommentatoren so gut wie aller polnischen Zeitungen seit Tagen ihre Bilanz der Regierungstätigkeit Rakowskis mit der Feststellung einleiten, zwar ist die gegenwärtige dramatische Krise nicht ausschließlich der Regierung Rakowski anzulasten, aber auch während der 9 Monate ihrer Amtstätigkeit sei es nicht gelungen, die sichtbare Wende zum Besseren in der Wirtschaft des Landes voranzubringen. Das Politbüro der UdSSR hat eine, wie es heißt, Säuberung der Parteikader angekündigt. Das geht aus einer Erklärung hervor, die von der amtlichen Nachrichtenagentur TASS am Abend in Moskau verbreitet wurde. Darin heißt es, dass so wörtlich eine Säuberung von habgierigen, moralisch unsauberen Elementen stattfinden müsse. Eine Erläuterung des Politbüros zu dieser Frage werde von der Presse veröffentlicht. Die Regierungszeitung Izvestia kündigte für morgen eine Fernsehrede von KPDSU-Generalsekretär Gorbatschow an. Die Stellungnahmen des jüngsten EG-Gipfels zur Entwicklung in China sind von Peking noch einmal scharf kritisiert worden. Der staatliche chinesische Rundfunk bezeichnete in seinem deutschsprachigen Programm die Erklärungen von Madrid als Geschrei. Die in der spanischen Hauptstadt gefassten Beschlüsse wurden leichtsinnig und kurzatmig genannt. Hier erste Übersetzungen. Die Spannungen zwischen den einzelnen Volksgruppen, die ausgenutzt werden zu spekulativen und verbrecherischen Zielen, und wenn man tatsächlich mit etwas nicht zufrieden sein darf, dann denen gegenüber, die diese Spannungen schüren zwischen den einzelnen Volksgruppen. Ich sagte es bereits, und ich darf wiederholen, dies ist ein Spiel mit dem Feuer. Wer diesen Weg eingeschlagen hat, übernimmt sehr große Verantwortung vor dem eigenen Volk und vor der Gesellschaft insgesamt. Wir müssen eine solche Situation Einhalt gebieten. Wir müssen die entsprechenden Maßnahmen ergreifen auf gesetzlicher Basis, die den Interessen der Menschen entsprechen, und zwar gegen die, die diese Zusammenstöße zwischen den Völkergruppen forcieren und zum Vertreiben von nationalen Minderheiten aufrufen. Hier dürfen wir keine Duldsamkeit üben, weder den kriminellen Elementen gegenüber noch denen, die dieses unterstützen. Hier muss unbedingt gehandelt werden. Hier dürfen aber keine zufälligen Maßnahmen getroffen werden, um den Brand zu löschen. Wir müssen dieses gründlich durchdenken und Maßnahmen realisieren, um die Beziehungen zwischen den Völkergruppen zu regeln, um die Gründe zu erkennen. Wenn man der Wahrheit in die Augen schaut, dann muss man sagen, dass wir sehr viele Probleme haben, die wir äußerst aufmerksam betrachten müssen und wo Handlungsbedarf besteht. In unserem Moskauer Studio unser Korrespondent Hanno Schneider. Auch Sie haben ja Gorbatschow zugehört. Lässt sich aus dem bisher Gesagten schon irgendein Rückschluss ziehen? Ja, Herr Diebold, ich möchte zum jetzigen Zeitpunkt nur den Rückschluss ziehen. Man kann sagen, das Politbüro und das ZK, die in den letzten beiden getagt haben, haben wohl erkannt, wie sehr die wirtschaftliche Situation in diesem Land Auswirkungen hat auf die Konflikte zwischen den Nationalitäten. Gorbatschow hat im ersten Teil seiner Rede aber ganz klar gemacht, es kann nicht so weitergehen wie zuletzt in Kasachstan und in Usbekistan und im vergangenen Jahr in Aserbaidschan und Armenien. Er hat ganz klar gesagt, die Gesetze müssen eingehalten werden. Das war eine Warnung an diejenigen, die weiter Randale machen müssen. So nach 10 Minuten etwa, Sie haben einen Teil gehört, hat er aber gesagt, woran es hapert. Es ist die wirtschaftliche, die soziale Situation, vor allem in den mittelasiatischen Staaten, in den mittelasiatischen Republiken. Dort gibt es Arbeitslosigkeit, die Leute, insgesamt 40 Millionen Sowjetbürger, leben an der Armutsgrenze. Das sind die Probleme, die nationale Konflikte fördern. Ja, vielen Dank zunächst nach Moskau. Wir werden Sie, meine Damen und Herren, in unseren weiteren Nachrichtensendungen über die Entwicklung berichten. Und nun zum Sport.